Zu jener Zeit sandte Merodach Baladan, der Sohn Baladans, der König von Babel, einen Brief und Geschenke an Hiskia, denn er hatte gehört, dass er krank gewesen und wieder zu Kräften gekommen sei. Und Hiskia freute sich über sie und zeigte ihnen sein Schatzhaus, das Silber und das Gold und die Spezereien und das kostbare Öl und sein ganzes Zeughaus und alles, was in seinen Schatzkammern vorhanden war. Es gab nichts, was ihnen Hiskia nicht gezeigt hätte, in seinem Palast 8 und im ganzen Bereiche seiner Herrschaft. Da kam der Prophet Jesaja zum König Hiskia und fragte ihn, was haben diese Männer gesagt und woher kommen sie zu dir? Hiskia erwiderte, aus fernem Lande sind sie zu mir gekommen, aus Babel. Darauf fragte er, was haben sie in deinem Palaste gesehen? Hiskia antwortete, sie haben alles gesehen, was sich in meinem Palaste befindet, es gibt in meinen Schatzkammern nichts, was ich ihnen nicht gezeigt hätte. Da sprach Jesaja zu Hiskia, höre das Wort Jahwes der Herrscher. Es wird die Zeit kommen, wo alles, was sich in deinem Palaste befindet und was deine Väter bis zum heutigen Tag aufgespeichert haben, nach Babel gebracht werden wird, nichts wird übrig gelassen werden, spricht Jahwe. Und von deinen Söhnen, die von dir abstammen werden, du erzeugen wirst, wird man welche nehmen, dass sie im Palaste des Königs von Babel als Kämmerer dienen. Hiskia aber sprach zu Jesaja, das Wort Jahwes, das du geredet hast, ist gütig. Denn er dachte, wird doch Wohlfahrt und beständiges Wesen herrschen, solange ich lebe.